Transparenz für die Ohren. Ich mache so eine Ersatzaufnahme, eine Notfallaufnahme. Okay, ich begrüße euch alle zur heutigen Landesvorstandssitzung am 28.02.2019. Wir beginnen um 20.45 Uhr. Ich danke Vako und Isan für die Vorbereitung und Isan fürs Protokollieren. Anwesend sind, Balli, Helda, Frank, Bernd, Tatjana und meine Wenigkeit. Abwesend ist dementsprechend der Rest. Damit stelle ich fest, dass der Vorstand beschlussfähig ist. Beschließung der Tagesordnung. Gibt es irgendwelche Einwände gegen die Tagesordnung? Damit ist die Tagesordnung einstimmig angenommen. Ihr habt das Protokoll von letzten Mal gelesen, gehe ich von aus. Wer ist dafür? Ne, wir machen anders. Wer ist dagegen? Keiner. Ich enthalte mich. Und dann, weil ich nicht dabei war, und damit ist das Protokoll von letzten Mal angenommen. Okay, wir kommen jetzt zu den Berichten der Landesvorstände und ich versuche bei Frank anzufragen, ob er denn jetzt kann, sonst würde ich ihn überspringen. Frank kann nicht, damit springen. Ich bin doch, zack, gerade aufgelegt. Okay, dann Frank, Status yours. Den Vorsatz habe ich aber nicht mitgekriegt, sind wir jetzt bei, was wir getan haben die letzten zwei Wochen. Genau, dein Bericht. Mein Bericht, ja. Ich war viel unterwegs, habe gerade mit D64 gesprochen, die ich auch letzte Woche getroffen habe, wo wir auch, glaube ich, in der letzten Sitzung darüber gesprochen haben, deren Neujahrsempfang, wo die Julia auch war, wo auch viel von gestreamt wurde, wo es um Upload-Filter ging und so weiter und so fort. War eine tolle Sache. Ich habe ein paar alte Piraten wieder getroffen und wir haben uns ausgetauscht, dass es doch sehr sinnvoll ist, was Piraten machen und dass wir so sehr aktiv sind, auch in Nordrhein-Westfalen und auch zum Thema Upload-Filter. Aber dazu ja gleich noch was. Ich habe wieder mit AG-Technik gesprochen und ich trage mal Sachen ins Pad ein. Ich möchte eine Bitte sagen, dass wir das Pad vielleicht direkt im Anschluss an die Sitzung, das Pad für die nächste Sitzung vorbereiten, weil dann kann man da immer schon mal Sachen ablegen. Mir würde das sehr helfen, falls das möglich ist, wäre das klasse. Alles klar, ich danke dir dafür und Tatjana. Das war okay. Guten Abend zusammen, das war der böse Elder. Ja, ich war in den letzten zwei Wochen, ich war am 17.02. in Meerbusch mal wieder bei der KMV von denen, da wurde auch so ein bisschen der Grundstein noch zu Kommunalwahl schon mal angedacht wurde und Europawahl, war mal wieder sehr nett bei euch. Am 24. war ich dann noch beim Jahresempfang der Piratenfraktion in Witten, die ein richtig tolles Video rausgebracht haben, so über deren kommunalpolitische Arbeit und ansonsten viel Mail-Korrespondenz, auch beispielsweise bezüglich Artikel 13-Demo und ja, was sonst so anfiel. Alles klar, ich danke dir dafür. Du warst fertig, richtig? Yep. Das letzte Wort war so abgebrochen. Okay, ich danke dir und wir kommen zu Balli. Ja, schönen guten Abend zusammen erstmal an die Zuhörer und Gäste. Also ich war mal wieder in der PolGF-Sitzung, habe zugehört. Man lernt ja einiges dort. Ein bisschen RT gemacht. Wir von den Piraten in Bielefeld hatten Vorbereitung zur Kommunalwahl 2020 mit einer anderen politischen Vereinigung gemeinsame Besprechung. Ich war heute Nachmittag geladen bei einer Nachbarschaftsinitiative, die EU-Wahl und Piratenparteiprogramm und alles von mir wissen wollte, 1,5 Stunden. Harter Tobak, hat aber Spaß gemacht. Orga, Save Your Internet, Artikel 13 Demo in Bielefeld, logischerweise am 23. März. Da sind die Absprachen erfolgt, die Anmeldung ist erfolgt. Und jetzt geht es um die Details, also Wegplanung, mit der Polizei Kontakt und das Übliche. Ich danke dir dafür. Und Fragen dazu ist natürlich immer noch erwünscht. Ansonsten bin ich fertig. Danke. Das war ein passiver Hinweis. Ich hätte am Ende im Kollektiv fragen lassen. Aber okay, wenn einer Fragen hat, dann vor. Ansonsten mache ich weiter mit Helda. Ja, hallo. Also ich war ebenfalls auf der... Oh, stopp. Jetzt muss ich mit Grumpy erst. Entschuldigung. Ganz kurz nur, Balli. Habt ihr entsprechend bei Save Your Internet oder für Save Your Internet einen Eintrag vornehmen lassen oder selber vorgenommen, damit das auch dort auf der Karte auftaucht, was die Demo betrifft am 23.03. Muss ich nachschauen, ob das schon auf der Punkt-Info ist von Save Your Internet, aber ich arbeite da zusammen mit den Leuten von Save Your Internet. Ich habe es heute nicht gesehen, weil wir auch erst heute den Demo-Antrag gestellt haben. Entschuldige. Ja, wir haben noch keine Rückmeldung diesbezüglich. Ansonsten hätte ich die in der Post und auch nachgeguckt. Okay, dann Helder, darfst du jetzt, entschuldige. Hey, ich darf. Also ich war ebenfalls auf der tollen KMV des VKV des Kreises Neuss in Werbusch. Ne? Dann war ich zweimal beim Team PolGF Bund. Da bin ich aber einmal wegen meiner persönlichen Verspätung dann auch einmal vom Frank, vertreten worden. Erstmal danke. Das hat auch sehr, sehr gut geholfen. Und ich habe auch einzelne Telefonate geführt betreffend der Save Internet Demo, die in Dortmund kommt. Da hatte ich dann kurz nach Anmeldung hatte ich dann davon erfahren und habe dann auch direkt da mal nachgehakt, weil es da schon Rückfragen auch direkt gab. Ja, ansonsten weiter. Danke und Bernd. Ja, vielen Dank. Also das, was ich im UFO gesagt habe, gilt natürlich auch hier. Ich habe mich in den letzten Wochen aus persönlichen Gründen ein wenig zurückziehen müssen, habe quasi erst in dieser Woche den Dienst erst wieder aufgenommen. Die paar Sachen, die ich gemacht habe, stehen natürlich im Pad, auf das ich hier gerne verweise. Und das wäre es von meiner Seite. Danke. Danke dir. Wir springen Ralf, kommen zu mir. Auch ich hatte eine private Wiedereingliederung, habe dann aber trotzdem Mitgliederfragen beantwortet. Da waren komische Sachen bei, aber auch erfreuliche über Neumitglieder. Und ich möchte an dieser Stelle fragen, ob irgendwer weiß, ob wir einen Arbeitskreis, Arbeitsgruppe oder irgendein Team haben, was sich mit dem Urheberrecht, Artikel 13 und so thematisch beschäftigt. Ich frage für ein Neumitglied. Mir ist wirklich nichts eingefallen. Ich habe bisher noch keine Antwort erhalten. Des Weiteren habe ich Tickets geschubst, mit aufgeräumt. Ja, das war's. Irgendwelche Fragen? Oder ihr könnt mir sagen, das mit dem Urheberrecht? Wenn dem nicht so ist, springen wir Christian und kommen zu Berichte Statistik. Auch sprechen? Entschuldigung, zum Thema Urheberrecht würde ich sagen, der möchte doch bitte zur Demo kommen. Habe ich weitergegeben. Zum Thema Urheberrecht haben wir einen Themenbeauftragten im Bund, an den ihr gerne verweisen könnt, der sich sicher um Mithilfe freut. Das war so eindeutig. Okay, ich musste jetzt erschlagen werden. Danke dir. Danke dir, gebe ich weiter. Okay, Berichte Statistik könnt ihr wie immer dem Protokoll entnehmen. Jetzt muss ich veraltet, das muss ich nicht vorlesen, nein. Nein. Dann kommen wir zu Termine, wenn es keine Einwände gibt. Ich lese vor. Am 1.3. ist die Krypto-Party in Paderborn mit Patrick Breyer und Sabine Martini. Am 16. bis 17.3. ist der Bundesparteitag in Nürnberg. Deadline für Programmanträge ist Freitag, der 15.2. Der ist rum. Am 23.3.2019 ist der Demo-Tag gegen den Artikel 13. Und das ist... Am 23.03. ist der Demo-Tag gegen Artikel 13 Save Your Internet. Und am 21.06. bis 24.06. ist das Bildungsfestival in Essen, eventuell mit einer Diskussion mit Frank Herrmann, ansonsten mit einem anderen NRW-Piraten. Aber das ist ein ganz cooles Format. Ich erkläre es kurz. Das sind Jugendliche aus, aus ärmeren Gegenden, die da so ein Format organisiert haben, wo diese jugendlichen Politiker befragen können, wie sie ihr Leben besser machen können. Und eben, ich kann das bei Zeiten auch mal rumschicken, das genaue den Flyer dazu. Ich werde ihn über eine Mailingliste schicken. Okay, gibt es sonst irgendwelche Termine, die erwähnt werden wollen? Ja. Das ist im Moment noch nicht bestätigt hundertprozentig, aber für Aachen der 7.3. im Gespräch, ebenfalls mit Patrick und Julia eine Veranstaltung zu machen. Die Aachener bemühen sich da gerade. Das hatten wir eben schon vor der Sitzung, da warst du noch nicht da. Aber schön, wenn du davon Bescheid weißt. Ah, okay, aber weil es nicht drinsteht hier als Termin, deswegen komme ich drauf. Okay, der ist ja noch nicht bestätigt, der Termin mit Julia Reda. Stimmt. Okay, so, ja. Grumpy? Nur um das eben zu ergänzen, da Frank ja etwas später kam, der Hinweis an Aachen erging möglichst viele Informationen dieser Veranstaltung im Vorfeld an den Landesverband der Piraten NRW zu übermitteln, damit dieser nicht den Eindruck bekommen könnte, es handle sich um eine wahlprogrammtechnische Veranstaltung, die das oder die den Grundsätzen des EU-Parlaments zuwiderläuft. Hier gibt es, wurden schon Bedenken seitens der anderen Mitglieder des Landesvorstands geäußert. So viel als Zusatzhinweis. Was war das gerade? Von welchem Landesvorstand sprichst du? Kannst du das mal ein bisschen so mal, weniger kryptisch erläutern? Ich glaube, da okay, warum sollte ich? Ihr habt nicht konkret gesagt, was die Aachener am besten liefern sollten. Ich habe vorgeschlagen, damit es halt nicht aus Versehen eine Wahlkampfveranstaltung ist oder sein könnte oder wird, möglichst viele Informationen über Tagesabläufe beizubringen. Das habt ihr überhaupt nicht, sondern ihr habt nur gesagt, irgendwie Julia hätte ja ein eigenes Budget und gut ist. Also von daher will ich euch halt einfach nur gerne mit auf den Weg geben. Überlegt nochmal, wo fängt ein Wahlkampf an? Wo hören Veranstaltungen regulärerweise auf und werdet euch mal über die Möglichkeiten bewusst? Das möchte ich euch als Vorstand einfach nur mitgeben. Das muss ich gar nicht weiter erläutern. Ja, danke, Grampi, für die Belehrung, die ich weit von mir weise in diesem Zusammenhang, auch an dieser Stelle, die ich für komplett überflüssig erachte. Ich sagte bei der Nachfrage oder bei der Vorbesprechung zu dieser Vorstandssitzung sehr wohl, dass wir Reisekosten grundsätzlich für sowas auch übernehmen, jetzt unabhängig von Wahlkampfveranstaltungen, sondern dabei ist die Frage nicht, ob es Wahlkampfveranstaltungen, sondern schlicht und ergreifend Parteiveranstaltungen ist. So, das würde in dem Fall schon ausreichen. Ich halte dennoch die Frage für durchaus statthaft, warum Julia Reda für welche Zwecke auch immer da ein Reisekostenbudget beantragt. Die Frage, ob das eine Wahlkampfveranstaltung ist, tatsächlich interessiert mich in diesem Zusammenhang als Schatzmeister erstmal nur zweitrangig. Von daher, es wäre trotzdem schön, wenn man auf eine andere Form der Kommunikation hier mal langsam käme. Ich möchte auch nicht den Aachenern Unrecht tun, die einen tollen VKV da haben, die eine tolle Arbeit bei sich da zu Hause machen und die auch schon seit Jahren eine tolle Arbeit machen. Aachen ist immer noch eine der Hochburgen der Piraten. Das sind sie, seitdem ich in dieser Partei bin. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich in Aachen irgendwas zu tun habe, wenn dort von der Partei irgendwas stattfindet. Gleichwohl fände ich das, sagen wir so, eher missverständlich, wenn sich der Verdacht aufdrängen würde. Ja, es würde sich hier um einen kleinen Krieg zwischen Landesvorstand und VKV Aachen handeln, der möglicherweise dadurch in Gang gesetzt wurde, dass damals ein unsäglicher Antrag auf irgendeine Weihnachtsfeier oder über irgendeine Weihnachtsfeier gestellt wurde. Ich fände das gut, wenn da nicht irgendwelche nachtragenden Geschichten wären. Und ich habe persönlich ganz im Gegenteil überhaupt nichts gegen Aachen. Das wissen die auch. Und Rau ist ja eh im Sprechenraum. Hallo Rau. Bitte Rau, du bist dran. Danke. Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon unsere Reibereien und wir haben uns ja immer wieder gut eingekriegt. Daher danke für diese warmen Worte. Also zuerst einmal, um es vorwegzunehmen, was vorhin kommt, einmal aufkam. Nadine ist halt diejenige, die den Hut auf hat. Deswegen fand ich es unnötig, dass ich jetzt selber hier vorbeikommen musste. Aber jetzt ist es halt so. Es ging uns einfach nur darum, der Frank war die ganze Zeit im CC. Wir sind davon ausgegangen, dass es auf eure Initiative diese Veranstaltung geplant war. Deswegen haben wir so schnell wie möglich die Planung aufgenommen. Nadine hat sich um Räumlichkeiten, Caterer etc. gekümmert, hat versucht, an Informationen einzuholen, was wir geben konnten, haben das ebenfalls zurückgespielt, auch mit Frank in CC. Und seitdem kam halt nichts zurück und deswegen war die Nadine da, weil sie halt wissen wollte, findet diese Veranstaltung statt, sollen wir weiter mit Vollgas dahinterher arbeiten, weil ja schließlich Karneval vor der Tür steht. Ihr könnt euch vorstellen, morgen wollen wir eigentlich alle besoffen sein. Daher waren es nur Nachfragen. Das hatte nichts mit Kleinkrieg zu tun. Anscheinend findet diese Veranstaltung nicht statt. Ihr wisst nichts Bescheid. Schon Patrick und von der Geschäftsstelle in Berlin kam nichts zurück. Also gehen wir mal davon aus, dass die Sache gegessen ist. Frank? Wieso ist sie gegessen? Ich denke, ihr organisiert da ganz viel dran. Also okay, ich habe mich in CC gesehen, tatsächlich. Ich habe gesehen, dass ihr auf eine Rückmeldung von Patrick bzw. Julia wartet. Von mir weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich gehe davon aus, dass ihr da was Tolles aufzieht und dass das eine gute Veranstaltung wird. Ich werde mich jetzt also dann, noch mal, ja, ich werde mich selber noch mal hinterklemmen, dass halt Patrick sich meldet. Ich weiß nicht, der ist auch viel unterwegs im Moment. So, jetzt mit System. Zuerst Rahu dazu vielleicht direkt, dann ziehe ich dich mal vor. Dankeschön. Aber Frank, dann kommuniziert ja doch bitte mit Nadine. Wie gesagt, wir delegieren. Wenn ich eine Mitarbeiterin habe, der ich vertraue, dann vertraue ich der. Wir haben halt extra bei uns wirklich Teams. Wir haben Leute, die etwas können und dann machen die das dann auch. Und deswegen will ich da halt jetzt ungern mich einmischen. Nadine braucht einfach eine Zusage, damit sie planen kann. Und wenn das nicht funktioniert, dann findet diese Veranstaltung halt nicht statt. Und dann vertraut ihr bitte genauso, wie ich ihr auch vertraue. Darf ich kurz mal dazwischen fragen, was du jetzt hier meinst? Also wenn ich jetzt gerade mal in meine Mails gucke, dann sehe ich eine Mail von heute, 11:45, wo jemand möchte, dass eine verbindliche Rückmeldung gegeben wird. Die Mail geht an dich, Rahu, und an Patrick. Genau, und am Dienstag hatten wir schon gesagt, dass wir das machen können, aber wir eine verbindliche Rückmeldung bräuchten. Und haben das halt dann auch in der Geschäftsstelle angerufen und haben seitdem halt keine Rückmeldung bekommen. Das ist das Problem. Ja, aber von wem? Die Mail geht an Rahu und an Patrick. So, und ich bin in CC, das heißt, ich bin irgendwo hier involviert anscheinend, ja, okay. Aber von welcher Geschäftsstelle sprichst du dann? In Berlin. In Berlin. Ja, gut. Also für mich war diese Mail jetzt, ich war den ganzen Tag mit da unterwegs, aber auch der Punkt, jetzt halt Patrick nochmal anzumailen. Da das aber an ihn gegangen ist, ich sehe jetzt im Moment hier nicht den Grund, das irgendwie abzusagen, aber du hast recht, 7.3. ist nicht mehr weit weg. Da ist jetzt Gefahr im Verzug, was das Timing angeht. Also da werde ich mich auch hinterklemmen. Und ich habe jetzt nicht verstanden, dass hier im Vorfeld irgendwas gegen den LAFO, weil wo haben wir denn jetzt hier Dissens mit Aachen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum es aufkam. Deswegen dachte ich ja gerade, wir sind davon ausgegangen, dass ihr Bescheid wisst, weil du halt mit dem CC standst, als Patrick uns das erste Mal angeschrieben hat. Deswegen haben wir halt heute nachgefragt. Deswegen war die Nadine vorhin hier, weil sie das halt plant. Da ist also kein Dissens, sondern wir wollten einfach nur nachhaken, was los ist, weil wir keine Rückmeldung bekommen haben. Das Missverständnis wollte ich aufklären. Und des Weiteren wollte ich halt sagen, wenn halt nochmal da bezüglich dieser Planung was kommt, dann von Nadine, weil sie halt da den Hut auf hat. Das ist in Ordnung, ja. Entschuldigung, Pia Zero, du bist aussprechen. Ich mache gar keine Gesprächsleitung, Entschuldigung, Basti. Ich wollte es gerade sagen, aber okay, ja. Ja, da ich im Bund auch nichts davon weiß und meine Teams auch nicht, wäre es cool, wenn wir zu dieser Veranstaltung Informationen bekommen könnten, weil es gibt ja nicht so viele Veranstaltungen, wo dann so zwei prominente Piraten was zu erzählen haben. Daher würden wir dann im Zweifel da auch eine Ankündigung machen. Wenn wir euch irgendwie unterstützen können von Bundesseite her, zum Beispiel in Kontakt zu Julia oder Kontakt zu Patrick, dann werden wir das natürlich auch probieren. Dazu idealerweise meine Mitarbeiterin, die Vako, oder mich kontaktieren. Dankeschön. Dann ist Frank noch einmal dran. Genau, und um da jetzt direkt nochmal Nägel mit Köpfen zu machen, also für euch steht, also in Aachen, jetzt nochmal die Aachen ist angesprochen, die Rückbestätigung für den Termin aus, dass die beiden dann auch können. Von eurer Seite wäre, was die Raumsituation angeht und so weiter, alles okay. Das könnte also, wenn wir morgen das okay hätten, dann könnte die Veranstaltung in einer Woche stattfinden. Ist das korrekt? Entschuldigung, die Frage ging jetzt an Aachen. Ja, ja, das ist korrekt, genau. Okay, wie groß ist die Location ungefähr? Wir müssen halt wirklich bis morgen spätestens 11:30 Uhr oder so Bescheid kriegen. Das Problem ist, morgen sind eigentlich alle in Aachen besoffen, das Karneval, ne? Danach, also wir haben den Raum jetzt erstmal gebunkert, aber wir müssen halt gucken, dass wir dann mit der Planung und den festen Zusagen etc. vorankommen. Okay, alles klar. Sorry, wenn ich da bisher das nur tatsächlich im Vorbeifliegen gesehen habe. Ich habe nicht viel auf den Inhalt geachtet. Ich bin davon ausgegangen, ihr kommuniziert. Wir gucken, was wir in der Nacht noch erreichen. Ali? Nur kurz. Ihr schreibt bitte trotzdem einen Antrag. Ich verstehe Grumpy, was er meinte. Es könnte eine als Wahlkampfveranstaltung ausgelegt werden. Und Julia darf nicht den Wahlkampf bestreiten aus ihren Mitteln aus dem EU-Haushalt. Darum ging es, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Also stellt einen Finanzantrag zur Übernahme von Reisekosten für diese Veranstaltung. Wie wir das dann bewerten im Umlauf, ist dann eine ganz andere Sache. Also wenn der Rechtsanwalt sowas meint, von mir aus, im Moment sehe ich da erstmal die Entscheidung im Parlament, die vor der Wahl ist, lange vor der Wahl, jetzt ansteht, über die informiert wird und da ist die zentrale Person, die das machen muss und macht. Genau wie Forst jetzt auch durch die Gegentiere. Okay. Unser Wahlkampfauftakt ist ja noch gar nicht gewesen. Das kommt noch dazu, ja. Ich sag doch, die Bewertung ist ein zweites, das müssen wir jetzt nicht hier besprechen. Das denke ich auch und danke dir dafür. Okay, wir kommen, machen dann, wenn nichts mehr zu sagen ist dazu, weiter mit dem Workflow seit der letzten Sitzung und traditionell übergeben wir Helda ganz kurz das Wort. Ja, danke schön. Also ich habe persönlich jetzt noch keine Änderungen, habe aber gerade einen Yoshi mal gebeten, mal ein paar Worte zu dem aktuellen Sachstand, was die Wiki-Seite der Kreisverbände angeht. Ja, Yoshi, magst du mal kurz hochkommen, einmal was dazu sagen? Ja, grüßt euch erstmal. Ich habe gerade mal einen Link von unserer Seite reingepostet, da ist eine Vorlage eingebaut, die ihr dann seht. Das, was ihr seht, ist übrigens komplett automatisch generiert. Also ich habe da nichts manuell eingetragen. Ich hatte auf der letzten Marina das Projekt vorgestellt. Es ist bei weitem noch nicht fertig, ist klar, dafür ist es zu komplex. Es geht darum, dass du als KV oder VKV einfach nur eine Vorlage benutzt, deine wichtigen Daten einträgst, daraus eine Ausgabe generiert wird. Das ist für die VKVs zum Vorteil. Das, was wir davon haben, ist, dass ich aus diesen Informationen automatisiert andere Seiten füttern kann. Ich hatte mit dem Piratenschlumpf drüber geredet. Wir können das so weit exerzieren, dass wir es theoretisch sogar mit irgendwelchen Bundesdaten im Vergleich setzen und dann sehen, ob sich irgendwas geändert haben, weil da ist steckt ja auch immer das Problem drin, dass im VKV viele Informationen vorhanden sind, die halt nicht weitergereicht werden. Das könnte man über diese Vorlage auch relativ gut abhandeln. Es geht also wirklich nur darum, dass viele Informationen hier eingetragen werden, also die, die man möchte und die, die auch vorhanden sind. Als Schmankel kriegt man dann halt solche Sachen wie der nächste Stammtisch ist da oder was viele noch gar nicht wissen, es gibt für viele VKVs ja auch einen internen Kalender, eine Struktur, wo man eine Kalenderdaten eintragen kann, die dann auch teilweise im NRW-Kalender dann auch eingetragen werden. Es gibt ja diese Protokollvorlage und. Also ganz, ganz viele Sachen, die ich die letzten Jahre programmiert habe, die alle in dieser Vorlage jetzt reinlaufen. Und ich habe jetzt auf der Marina viele Rückmeldungen gekriegt, was ich noch alles reinprogrammieren soll und was auch alles noch funktionieren soll. Bisschen Arbeit ist natürlich bei diesem Komplex sehr aufwendig. Aber es wird nach und nach immer laufen. Ich vermute, dieses Jahr wird dann halt schon mal so gegen Ende so das erste, ja, sag mal so die Version 1.0, die dann funktioniert und benutzt werden kann. Der Elder kennt das, werden hier raus relativ viele Ausgaben generiert, auch teilweise Seiten, die er selbst eigentlich pflegen muss. Das kann das System dann alles alleine, wenn man konsequent in den VKVs und KVs halt die Daten auch pflegt. Interessant ist auch, dass diese Vorlage halt wirklich so programmiert ist, dass sie nicht nur auf NRW beschränkt ist, sondern theoretisch bundmäßig halt auch benutzt werden kann. Es gibt Eingabeformulare und alles und so weiter. Ich würde gern euch die Präsentation, die ich da mal für erstellt habe, auch hier reinposten. Das Wiki wehrt sich noch, weil die zu groß ist. Wir werden mal sehen. Ich werde das Wiki wohl den nächsten Mal in den Hintern treten müssen, da ich das ja auch darf. Ne? Und noch Fragen? Nein. Von mir nicht, aber deine Arbeit ist unglaublich wertvoll für diese Partei und ich denke, darf man auch mal Danke sagen an dieser Stelle. Gibt es sonst irgendwelche Fragen dazu? Ich unterstreiche, was du gerade gesagt hast. Okay, dann kommen wir zu... Danke dafür, Yoshi Wehr, auch für dein Statement. Und dann kommen wir zu Anträge an den Landesvorstand. Wir haben Ticket 316099, Antrag VKV Borken. Ist der Antragsteller oder einer der Unterstützer da? Nein. Dann würde ich den Antrag kurz vorlesen. Ich muss mir das rechtschreiben nehmen. Der Vorstand möge beschließen, 1440 Euro aus dem Budget des VKV Borken bereitzustellen, um davon 300 Plakate in A1 für den Europawahlkampf drucken zu lassen. Die Plakate sollen umweltfreundlich auf Vordermann-Plakaten gedruckt werden. Hohlkammer-Plakate schließen wir kategorisch aus. Mit Zulieferung ergibt dies den geschätzten erforderlichen Betrag. Falls dies über den P-Shop möglich ist, würden wir es darüber bestellen. Franz Küstner-Rensing. Gibt es Wortmeldungen dazu? Also, ich habe es gegoogelt, wenn man die auf normalen Plakaten, ist es in dem Fall unwesentlich 1200 Euro. Also das sehe ich jetzt weniger kritisch. Was ich eventuell kritisch wäre, ist das Design. Und da würde ich gerne wissen, ob es da ein eigenes Design gibt vom VKV Borken. Bin aber trotzdem prinzipiell nicht abgeneigt, dem Antrag zuzustimmen, weil es Sachen des VKVs ist, wie sie im Wahlkampf auftreten wollen. Andere Wortmeldungen, sonst wäre ich fast schon geneigt, den abzustimmen. Du hast aber auf eine von Bernd und mir noch. Ach du lieber Gott, ich kann den Links lesen. Entschuldigung, Bernd. Ja, ich wüsste gerne mal, was ein Vordermann-Plakat ist als erstes. Dann wüsste ich mal gerne, ich hörte mal irgendwann, dass Borken eigentlich tot ist. Ich wüsste gerne mal, wie viele Leute die da haben, um Plakate auf- und abzuhängen. Ein Vordermann-Plakat ist ein Plakat aus Pappe. Also sind so Einmal-Plakate. Ich habe es gegoogelt. Und ich kenne die auch hier bei uns von der CDU. Die haben auch so Pappkartons. Elder? Ja, im Grunde wollte ich dasselbe sagen. Also diese Vordermann-Plakate, das ist, glaube ich, sogar ein eigener, glaube ich, sogar ein Markenname jetzt sogar für die Dinger. Das sind wirklich nichts anderes als Pappplakate, die beidseitig dann um eine Laterne herumgewickelt werden, die sehr, sehr stabil sein sollen, zumindest für einen einmaligen Gebrauch. Ob sie danach nochmal gebraucht werden können, ist die Frage. Ich gehe auch von aus, dass in dem Antrag nicht davon ausgegangen wird, dass die ein neues Design machen wollen, sondern wohl das bestehende Design dann auf diese Vordermann-Plakate dann drucken lassen wollen. Das beißt sich aber ein bisschen, weil ich glaube, die kriegen auch so dieses Special Feature, was unsere Plakate ja haben, nicht mit hin, weil wir haben ja was mit einem leuchtenden Logo noch mit drin, was da dann wohl nicht mehr der Fall sein wird. Ob es dann über den P-Shop möglich ist, bezweifle ich mal, weil die müssten das dann auch bei Vordermann dann auch bestellen und drucken lassen, weil ich glaube, da ist bestimmt, ich weiß es jetzt nicht, aber da ist vermutlich ein Patent drauf. Also einfach selber drucken geht es, glaube ich, nicht, aber ich denke mal, irgendwas mit Pappe könnten die bestimmt auch hinkriegen. Also müsste möglich sein. Also ich wäre da auch geneigt, diesem zuzustimmen, aber wie auch schon Bernd auch schon gesagt hat, also VKV Borken, ich kenne zwei Namen in Borken, beide sind sie hier. Also daher hake ich da nochmal nach, wie es da aussieht. Okay, würdest du uns empfehlen, den Antrag zu schieben deswegen? Ja, ich würde empfehlen, den zu schieben und damit auch die der Antragsteller und auch die Unterstützer zumindest auch mal eine Chance haben, bei der nächsten Sitzung auch mal was dazu zu sagen, weil ich glaube, sie konnten auch diesmal nicht eingeladen werden aus Gründen. Ganz genau, ich glaube, der Antrag ist noch gar nicht so lange gestellt, seit gestern. Ja, deswegen kommt der Antragsteller auch nicht. Nein, der Antrag ist schon länger gestellt, wenn ich mich da einmische jetzt gerade. Entschuldigung, ich hätte WM schreiben müssen. Der Antrag ist schon länger gestellt. Es wurde von uns geantwortet, dass bei dem Antrag die Unterstützer fehlen. Und deswegen ist es ein neuer Antrag geworden. Also der Antrag ist schon älter. Okay, da habe ich was gelernt, ja. Genau, also ich war da ein bisschen involviert. Ich habe da auch den Kontakt gehabt. Das lief irgendwie zuerst im Redmine irgendwie vom Bund auf, kam dann zu uns, dann waren die Infos aber etwas dürftig, weshalb ich dann nochmal gefragt habe, also das etwas ausführlicher zu schreiben und eben auch dann die Unterstützer noch in CC, deshalb hat sich das etwas hingezogen. Genau. Okay, dann, also ich empfehle, dann will ich den auch schieben. Ich habe noch eine Wortmeldung dazu. Ja, bitte. Soweit ich weiß, ich kenne jetzt die genauen Sachen nicht, das weiß der Bernd besser, wie viele Gelder beim Kreis VKV Borken noch vorhanden sind. Die haben den Antrag gestellt und die stellen den Antrag über so viele Plakate natürlich nicht um die sich zu Hause ins Wohnzimmer zu hängen, sondern um die aufzuhängen. Und deswegen bin ich der Meinung, diesen nicht zu schieben, sondern explizit zu sagen, ja, da sind Leute, die etwas tun wollen, auch wenn sie es jetzt hier heute Abend nicht, ne? Also nochmal sagen, ich würde den nicht schieben, ich würde den einfach so jetzt beschließen. Okay, ich würde den schieben, vor allem wegen dieser Designfrage. Wenn das stimmt mit diesen Neonfarben und das stimmt, dann müsste das doch geklärt sein. Sprechenraum, Herr Rotermund. Ja, hier ist der Herr Rotermund. Moin, ich habe ja eigentlich nichts zu sagen, aber ich dachte, wir haben im Schatzmeisterclub am Dienstag darüber gesprochen, dass was alles über den P-Shop bestellt werden sollte, was Plakate betrifft zum Beispiel, sollte bis spätestens Montag früh um 6 Uhr laufen. Also wir haben heute Donnerstag, das wollte ich nur erwähnen, weil der P-Shop später dann ganz große Schwierigkeiten hat mit Lieferungen von irgendwelchen Plakaten, nur zu erwähnen. Okay, danke dafür, aber diese Vordermann-Plakate werden ja auch ein Sonderfall, die sind ja gar nicht eingeplant worden, auch bisher. Bernd? Ja, der Joachim hat natürlich recht, weil er hatte auch recht. Schieben ist im Prinzip nicht notwendig, weil das führt erstens nicht zu einer Aufklärung von irgendwelchen Sachverhalten, die jetzt noch nicht klar wären. Und zum anderen verdammeln wir damit tatsächlich Zeit, die eigentlich für den Europawahlkampf nicht mehr da ist, weil ihr habt recht, wenn die was tun wollen, sollen wir was tun. Ich habe keine Lust, in 2 Wochen mich über Vordermann-Plakate oder nicht rumzuprügeln. In der Regel kommt bei solchen Diskussionen wenig raus und da sind mir meine Nerven ehrlich gesagt lieber, dann sollen die ihre Vordermann-Plakate meinetwegen sich besorgen, wie auch immer. Designtechnisch kann ich dazu gar nichts sagen. Ich zweifle dran, dass der P-Shop irgendwelche Vordermann-Plakate hat oder besorgen kann oder will, wie auch immer. Ist auch nicht wirklich das Problem. Die Plakate und Werbemittel vor Ort gehen eh auf die eigene Kappe und auf das eigene Budget. Also es ist völlig unabhängig von irgendwelchen Gesamtwahlkampfbudgets und so weiter. Von daher besteht aus nach meinem Dafürhalten keine Veranlassung, jetzt da nochmal 2 Wochen Zeit zu verlieren. Ich bin dabei, Balli, lass uns das Ding beschließen oder lass uns das Ding abstimmen und einen Beschluss herbeiführen und weitermachen. Okay, ich bin rückgratlos und habe mich bequatschen lassen. Ich würde den auch abstimmen. Gibt's Gegenreden? Helder, willst du den auch abstimmen? Oder? Ja, klar, ich stimme dir gerne mit ab dann. Okay, dann stimme ich jetzt ab. Wer ist dafür? Balli? Selbstverständlich ja. Ich auch. Helder? Ja, dafür. Frank? Ich enthalte mich. Bernd? Ja, dafür. Tatjana? Dafür. Dann darf Borken Plakate bestellen. Okay, wir kommen zum nächsten Finanzantrag. Finanzantrag Safe Your Internet, 23.03.19 in Düsseldorf. Antragsteller ist der Grumpy. Grumpy, magst du vielleicht kurz vorstellen? Entschuldigung, bitte? Entschuldigung, Test. Funktioniert. Ist relativ harmlos. Wir wissen ja, es gibt die Safe Your Internet Demos europaweit und Düsseldorf als Landeshauptstadt ist, glaube ich, Bestandteil des Landesverbandes der Piratenpartei in Nordrhein-Westfalen. Und von daher, da die Anmeldung über den ersten Vorsitzenden erfolgte, dachten wir uns sicherheitshalber, alleine den Landesverband der Piraten dadurch zu unterstützen, indem wir den passenden Antrag dafür einbringen, damit wir vielleicht als Landesverband Nordrhein-Westfalen auch dann entsprechend mit einem eigenen Fahrzeug vertreten sein könnte. Ich selber habe diesbezüglich mit den anderen Vorstandsmitgliedern kurz Rücksprache gehalten hier im KV. Und tatsächlich ist es so, damit unser Landesvorsitzender nicht selber an einem entsprechenden Automobil sitzen muss. Ich würde mich sogar selber dafür bereit erklären. Deswegen ist dies ein sogenannter Vorratsantrag. Wenn er nicht genutzt wird, geht das Geld natürlich sofort zurück, damit der Landesverband, ich wäre der Fahrer, gerne freiwillig an diesem Tag, damit die Piraten in Nordrhein-Westfalen ordnungsgemäß in der Landeshauptstadt auch vertreten sein können. Danke dafür, Helder. Ja, also ich würde auch dafür werben, dem zuzustimmen. Genauso würde ich aber auch sagen, genauso werbe ich dann auch direkt dafür, dass auch ähnliche Finanzmittel dann auch nach Köln und Bielefeld sowie nach Dortmund auch gehen. Gerade weil auch alle vier Demos, die wir jetzt in NRW jetzt haben, die aktuell jetzt angemeldet sind, auch überregional, also auch über den Kreis hinaus noch eine Relevanz hat. Also Düsseldorf als Landeshauptstadt zieht auch da im Umkreis alles mit. Dortmund versucht das Ruhrgebiet quasi abzudecken. In Bielefeld versucht man OWL mitzunehmen. Köln zieht noch den südlichen Raum noch mit rein. Also da würde ich auch dafür werben, das mit zuzusetzen. Also Düsseldorf definitiv. Ich würde gleich das auch nochmal für. Okay, bitte. Jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, erst war Frank. Sorry. Ja, keine Ahnung. Ja, ich hatte tatsächlich nicht auf dem Schirm, dass mit der Anmeldung gleichzeitig verbunden ist, dass ich einen LKW fahren soll oder so. Insofern, danke, Grumpy, wenn du so weit vorausdenkst, dass ich das dann vielleicht nicht machen muss. Ich habe die Anmeldung gemacht, damit hier möglichst frühzeitig eine Demo gegen die Upload-Filter, gegen Artikel 13, Artikel 11 in Düsseldorf stattfindet und alles andere, wie ich es schon an anderer Stelle gesagt, denke ich mal, hängt von uns allen und noch von vielen, vielen Leuten mehr ab. Was das Thema Finanzen angeht, ist ein ganz wichtiges, was wir aber auch mit den anderen Mitveranstaltern halt diskutieren müssen. Ich habe hier noch gar keine Kalkulation, und soweit ich weiß, gibt es auch noch keine gesammelte Kalkulation, die natürlich bald vorliegen muss, keine Frage, Geld muss vorhanden sein, aber Geld wird im Moment an anderer Stelle eingesammelt und da müssen wir halt gucken, normalerweise gibt es zur Demo immer einen gemeinsamen Topf, wo eingezahlt wird, und über den müssen wir sprechen, in der Organisation und jetzt hier im Moment nicht unbedingt Finanzanträge verabschieden. Dass grundsätzlich auf uns möglicherweise auch was zukommt, das mag sein, aber erstmal geht es darum, für die Demo auch an anderer Stelle einzusammeln. Grumpy? Ja, vielen Dank. Das war Frank, vielen Dank. Das war jetzt nur überhaupt nicht Bestandteil des Antrags, von daher, ich habe überhaupt kein Problem damit, den Antrag jetzt zurückzuziehen. Und auch Helder, hey, super, danke, natürlich, Dortmund, stimmt, Bielefeld, supergeil, Köln, auch alles richtig. Es geht nur um einen sehr konkreten Finanzantrag, der einfach nur sicherstellen soll, sicherheitshalber, dass wir in der Landeshauptstadt, und dafür gibt sich der KV Düsseldorf stellvertretend zur Not auch noch gerne her, nicht unbedingt finanziell, aber dass der Landesverband selber in Düsseldorf an diesem Tag dort vertreten ist. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass wir hier Grundsatzdebatten lostreten müssen. Aber es geht mir ganz genau nur um diesen einen Antrag, den ich gestellt habe. Und von daher, ich bin gespannt, wie ihr euch jetzt entscheidet. Ich habe das Gefühl, das artet unnötigerweise aus. Wally? Ja, das Gefühl habe ich jetzt auch gerade. Nummer 1, Elder 1 Plus. Ne? Ich bin der gleichen Meinung. Ich hätte das gleich in unserer nicht öffentliche Sitzung bezüglich Budgets für genau die vier Vorzeigedemos die Frage auch gestellt. Wir reden hier über Zuschuss von 200 Euro für ein Wahlkampfgeschenk, was uns die EU gerade bietet, weil ich werde überrannt im Moment mit Anfragen überall, wann und wo ist die Demo, das sehen wir auch selber mit ein paar kleinen Anfragen bei uns im RT. Hallo. Da ist gefordert 200 Euro aus dem Landesvorstand in der Landeshauptstadt und ich würde sagen, ich bin absolut dafür und den Rest reden wir gleich. Bernd? Ja, vielen Dank. Muss ich auch Balli recht geben, muss vor allen Dingen auch Grumpy recht geben. Ich weiß auch nicht, warum das hier in irgendwelche Grundsatzdebatten ausartet. Düsseldorf, der KV Düsseldorf ist einer der lebendigsten KVs nach wie vor, nicht nur in NRW, sondern auch mit Ausstrahlungseffekten weit über NRW hinaus, einer der Vorzeige-KVs überhaupt der Piratenpartei. Von daher gibt es für mich da auch gar kein Vertun und gar kein langes Nachdenken, vor allen Dingen nicht bei der Summe. Und eine Anmerkung sei mir noch erlaubt. Also nach wie vor, soweit ich informiert bin, läuft in Düsseldorf der Stammtisch freitagabends. Ich kann den nur empfehlen, da mal vorbeizugehen. So offene Leute, so Leute, die dort auch jeden willkommen heißen, wo man sich auch gleich zu Hause und wohl fühlt. Ich kann nur allen Piraten, die mal just an diesen Termin freitags in der Gegend sind, einfach nur raten, da mal hinzugehen und einmal nur hinzufahren. Und ja, lasst uns das Ding abstimmen und da nicht lange noch irgendwelchen Heckmeck machen. Okay, der Form ist halber, sprechen Raum noch und dann stimmen wir ab. Dankeschön. Also, Update für euch in Sachen Finanzen. Am Montag wird die offizielle Sitzung mit den jetzt bestehenden Bündnispartnern zum Thema Finanzen sein. Also für das europaweite Bündnis. Davon aber unbetroffen ist Werbemittel der Piratenpartei. Das bedeutet, wir haben da selbstverständlich, das ist eine der ersten Sachen, die ich rausgehandelt habe, dass wir unser eigenes Werbemittel erstens auf die Vorbereitung zu diesem Event, aber auch auf diesem Event verteilen dürfen. Das heißt, da könnt ihr schon den Gliederungen okay geben, dass wir auch ein bisschen Geld für Flyer und so weiter ausgeben können. Zum anderen ich es sehr gut finden, wenn ihr zu diesen unterschiedlichen Demos, die da laufen, auch Vorbereitungstreffen mit Presseeinladung machen würdet, weil das ist immer auch ein interessantes Event für die Regionalpresse. Und damit wäre ich auch schon fertig. Ich danke dir und würde den Antrag jetzt abstimmen. Bali? Und dafür. Ich bin auch dafür. Helda? Dafür. Frank? Das war ein Ja, oder? Ich kann gerade nicht. Ich hätte noch ein Wort gerne zu diesem Antrag gesagt. Ich finde es wirklich schade, das ist ja hier schon genannt worden, dass er nur für Düsseldorf gestellt ist und nicht für alle anderen. Er hat auch die Größenordnung, die der Schatzmeister übrigens auch selber verabschieden darf. Und es ist eine Selbstverständlichkeit. Aber es ist schön, wenn auch selbstverständliche Anträge dann auch immer noch mal gestellt werden, weil sonst hätten wir wahrscheinlich heute viel zu wenig Anträge gehabt, die wir da abstimmen hätten können. Insofern sind wir natürlich auch hier positiv zu haben. Bernd? Ich weiß überhaupt nicht, warum hier im Augenblick jetzt gerade so eine schlechte Stimmung vorherrscht. Natürlich können wir die anderen auch unterstützen. Das ist überhaupt gar keine Frage, gar kein Problem. Grampi hat halt den Antrag für Düsseldorf explizit gestellt und um den geht es in der Abstimmung. Und ja, ich bin dafür. Tatjana? Klar dafür. So, damit ist der Antrag angenommen. Dankeschön. Und ich werde auch gerne nochmal alle anderen entsprechenden KV und VKV informieren, dass sie selber auch Anträge stellen könnten. Nur so nebenbei. Also, falls es jemand nicht mitkriegt. Danke nochmal. Wir danken dir für den Antrag. Wally hat eine Wortmeldung. Ja, ich habe noch eine Wortmeldung zur Information dazu. Also zu der Save Your Internet, also 23. März Demos. Nenne ich sie mal so. Wie vielleicht nicht alle wissen, deswegen sage ich das nochmal explizit, hat die Polizei NRW und auch die anderen Polizeiländer und weiß der Geier was darum gebeten, bitte macht nicht überall in jeder etwas kleineren Stadt, sage ich jetzt mal, Demos, weil wir können das nicht mehr gewährleisten, dass wir die dann auch durchführen können. Die haben selbst gebeten darum, zentriert euch bitte auf die großen Städte. Bei uns sind es jetzt 4 geworden. Und das ist zur Information für die anderen, die Zuhörer, die hier drin sind und davon nichts wissen. Also wir wurden darum gebeten, zentralisiert eure Demos bitte, damit wir auch arbeiten können. Also die Polizei jetzt. Ne? Ihr natürlich auch. Danke dafür. Und wir machen weiter. Umlaufbeschlüsse seit der letzten Landesvorstandssitzung. Ich würde die jetzt vorlesen. Wir haben ein Mitglied angenommen, 306413. Und, oh, das war's schon. Wir kommen jetzt zum Thema Sonstiges. Hat einer was für den Themenbereich Sonstiges? Bernd? Ja, der Frank hatte mich vertreten bei der Schatzmeister-Club-Sitzung vor 2 Tagen. Da mein Netz hier zusammengebrochen ist, just an dem Tage. Üblicherweise werden Umlaufbeschlüsse oder überhaupt Anträge des Schatzmeisterclubs, so haben wir das bisher jedenfalls seit Bestehen dieses Clubs und seitdem ich Schatzmeister bin, gehalten, nochmal im Landesvorstand abgestimmt, diskutiert, wie auch immer, eine gemeinsame Linie festgelegt, sodass quasi das Abstimmen oder die Stimme von NRW nicht die Stimme des Schatzmeisters ist, sondern stellvertretend die Stimme für den gesamten Landesvorstand. Jetzt sind die letzten Schatzmeisterbeschlüsse so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, ob wir das im öffentlichen Teil, im nicht öffentlichen, per Umlauf oder per Hoppla Hopp gemacht haben. Da bin ich mir jetzt im Augenblick unsicher. Ich weiß nicht, ob Vaku das eventuell noch weiß, ob die mal bei solchen Entschlüssen mit dabei war. Würde ich Sie kurz um Hilfe bitten oder zumindest mal ihr Gedächtnis anzapfen wollen. Ansonsten wären da halt noch, ich glaube, 6 oder 7 Beschlüsse bezüglich einer Grundversorgung für den Bundes oder für den Bundesverband. Und da wäre dann auch noch die Stimme NRWs für das Wahlkampfbudget in irgendeiner Form zu beschließen. Nein, wenn ich jetzt was dazu hätte sagen können, hätte ich mich gemeldet. Keine Ahnung. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Vorstellung der Beschlüsse ist immer sowas. Wie bitte? Entschuldigung, die Beschlüsse vorstellen, sollte nur das abgestimmt werden, was auch vorgestellt wurde. Das ist im Schatzmeisterclub auch nicht passiert, als ich da war. Ja, das kann ich gerne machen. Dann gehen wir die Sachen kurz einzeln durch. Da wäre der Beschluss, der als erstes in der Reihe wäre ein Budget für eine Plakatreserve. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, ein Budget von 10.000 Euro für die Übernahme des wirtschaftlichen Risikos für eine Plakatreserve im P-Shop. Zu dem Antrag kann ich eigentlich was sagen, weil der ist entstanden in der Sitzung des Schatzmeisterclubs, weil irgendwo gesagt wurde, das kann doch nicht sein, dass der P-Shop keine Plakate hat. Und daraufhin ist dieses entstanden, das war vorher gar nicht da. Also ich weiß gar nicht, wie deine Meinung dazu ist, weil das war, hätte ich auch in der Sitzung da nicht abstimmen können oder wollen. Das hat man sowieso gesagt, dass ich das nicht tue. Aber das war eigentlich eine Ausgabe, die zu den ganzen anderen Ausgaben noch dazukommt. Das ist bisher nicht kalkuliert gewesen. Ich habe vorher eine Frage. Müssen die heute alle abgestimmt werden? Üblicherweise ist die Umlaufdauer 7 Tage. Das heißt, wir haben keine weitere Sitzung sonst mehr. Ansonsten würde ich nach Gutdünken selber entscheiden. Nein, es geht um 10.000 für alle. Alle diese Summen, die jetzt kommen, sind nicht für das Land, sondern beziehen sich auf den kompletten BV oder auf den kompletten Wahlkampf. Also ich habe die Befürchtung, wenn wir jetzt 7 Positionen durchgehen, dass wir dann Diskussionen aufrufen, die nicht produktiver sind, ob du die selber entscheidest oder wie die kurzfristig entscheiden müssen, dass es irgendwie aufs selbe rauskommt. Empfehlung von irgendwem? Ja, ich habe eine Empfehlung. Ich habe jetzt nicht BM gedrückt. Diese Beschlüsse können wir gleich in der nicht öffentlichen Sitzung machen und die Beschlüsse anschließend veröffentlichen. Oder wo auch immer die veröffentlicht werden. Es muss jetzt nicht hier sein, weil ich habe auch eine Frage zu manchen Äußerungen von manchen Bundesvorständen bei Twitter und Co. Okay, dem würde ich mich erstmal so anschließen, Frank. Ja, wir haben ein bisschen eine Zwickmühle, weil Bernd hat es ja gerade gesagt, die Sachen sind in spätestens 7 Tagen, beziehungsweise in jetzt noch 4 Tagen, glaube ich, sind die durch. Es ist ein bisschen schade, dass jetzt durch den Ausfall von Bernd in den letzten Wochen wir hier nicht drüber geredet haben, über das, was da zur Abstimmung ansteht. Weil eigentlich sollen auch die Beschlüsse des Schatzmeisterclubs öffentlich gemacht werden. Ja, okay, die können ja öffentlich gemacht werden, aber wir können die ja gleich diskutieren unter uns. Wir müssen ja dafür die Verantwortung auch tragen. Bernd, was sagst du dazu? Ich bin da völlig, völlig unentschieden. Mir ist es egal. Sowohl die Sitzungen des Schatzmeisterclubs sind komplett öffentlich, als auch die Abstimmung ist öffentlich, also quasi die Abstimmungsergebnisse sowie das Abstimmungsverhalten der einzelnen Länder kann öffentlich eingesehen werden im Rhein-Main. Das, was eben dann in diesem Fall nicht öffentlich wäre, wäre die Diskussion über die einzelnen Positionen. Ich bin da völlig, mir ist es egal, wir können das öffentlich machen, wir können das nicht öffentlich machen. Ich werde mich natürlich über Inhalte des Bundesvorstands, auch über Twitter-Diskussionen des Bundesvorstands an dieser Stelle öffentlich nicht äußern, logischerweise. Gleichwohl kann ich auch öffentlich Dinge zu den einzelnen Punkten sagen. Also ich bin da völlig unentschieden, mir ist es egal. Wir haben Vakuum, Sprechenraum, Basti. Ja, Vakuum. Also ich, so ganz unvorbereitet ist das, glaube ich, auch ein bisschen schwierig jetzt zu protokollieren. Und ihr könnt die Beschlüsse in dem Sinne offen machen, dass ihr das besprecht und dann als Umlaufbeschluss einpostet. Bali, dann herunter. Dann werden die weiter veröffentlicht. Genau, so präpariere ich es auch. Bali? Ja, ich würde erstmal vorschlagen, dass die 7 Beschlüsse jetzt erstmal ins Protokoll kommen, wenn sie es nicht schon sind. Also Copy-Paste. Und von mir aus können wir das jetzt auch öffentlich besprechen. Das ist kein Problem. Ich dachte jetzt nur Zeitersparnis. Ja, das meine ich auch mit der Zeitersparnis. Herr Rotermund? Der Herr Rotermund, sagt war einfach Joachim, aber trotzdem. Ich hätte ja gerne, dass es öffentlich ist, weil der Schatzmeisterclub ist öffentlich, etc., etc. Und für mich, wir werden die nämlich auch besprechen müssen jetzt am Sonntag. Und mich würde interessieren, wie ihr darüber denkt und so, einfach weil ich neugierig bin und das vielleicht auch einbringen kann in unsere Sitzung am Sonntag. Also nur aus Neugier. Okay, ich denke aber, wenn die Beschlüsse dann öffentlich sind, passt das auch. Um das einfacher zu machen, ich frage jetzt ein Meinungsbild ab, ob wir es öffentlich machen oder nicht öffentlich. Ali? Ja, jetzt hier öffentlich. Ich bin für nicht öffentlich. Helder? Ruhig öffentlich. Frank? Ja, öffentlich. Bernd? Enthaltung. Tatjana? Enthaltung. Okay, dann machen wir das so. Wir alle 7 Punkte, wir listen die 7 Punkte jetzt auf. Bernd trägt einen vor, wir tragen den ein und stimmen darunter ab. Vorgehensweise akzeptabel? Okay. Bernd, der erste Punkt sind diese 10.000 Euro pro Landesverband für Plakatrückstände. Budget für Plakatreserve, wie gesagt. Ja, ich kann das auch, wenn Isanda nicht rankommt, kurz selber rein kopieren. Das geht auch. Ach, da sind die schon. Die sind schon drin. Ach so, okay. Ich hab's gerade gesagt. Aber falsch gesagt, nicht pro Landesverband, sondern insgesamt. Ja, okay, wir fangen jetzt beim ersten an, von oben. Grundversorgung, Bereich Sage, heißt das SAGE oder Sage? Egal. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, für die Grundversorgung, Bereich SAGE/OL, Wartung 6.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Gibt es da Gesprächsbedarf? Dem scheint nicht so zu sein. Ihr stimmt alle zu, außer ihr enthaltet euch oder stimmt dagegen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Punkt 1 ist einstimmig angenommen. Der zweite, Grundversorgung, Bereich bundesweite Veranstaltung. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, für die Grundversorgung, Bereich Veranstaltung, ein Budget von 15.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Für die Verwendung der Mittel geben die politischen Geschäftsführer der Länder und des Bundes Empfehlungen ab. Gibt es dazu Gesprächsbedarf? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Punkt 2 ist einstimmig angenommen. Punkt 3. Grundversorgung, Bereich Bundesbuchhaltung, Jahresabschluss. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, für die Grundversorgung, Bereich Bundesbuchhaltung, insbesondere Freistunden, der Gliederung und Gliederungsabgleich für den Jahresabschluss 10.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Gibt es dazu Gesprächsbedarf? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Punkt 3 ist einstimmig angenommen. Punkt 4. Grundversorgung, Bereich Bundes-IT. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, für die Grundversorgung, Bereich IT, ein Budget von 16.400 Euro, 80% der geschätzten Gesamtkosten des Bundes-IT, und 22.900 Euro zur Verfügung zu stellen. Gesprächsbedarf? Gegenstimmen? Frage. Bali? Wir reden jetzt über Bundeskosten. Die Anteile des jeweiligen Landes weiß ich nicht. Die ganze Zeit nicht. Ist das richtig, Bernd? Ich hatte eine Wortmeldung. Ach so, ja, Entschuldigung, ja, mach. Ja, danke. Ja, das ist richtig, Bali. Diese Grundversorgung IT bezieht sich lediglich auf die Services, die der Bund entweder A bereitstellt, B selber am Laufen erhält und selber für nötig erachtet. Das, was sich die Länder einzeln noch leisten, und da sind, gibt es nicht wenige Dinge, die sich nicht wenige Landesverbände noch zusätzlich da halten und aus welchen Gründen auch immer zusätzlich meinen, dass das nötig wäre, kommt dann immer noch mal dazu. Wir haben in all den Jahren mit einem Budget von 7.500 Euro in NRW kalkuliert. Das ist teilweise mal ausgeschöpft worden, teilweise ist es nicht ausgeschöpft worden. Ich würde nach wie vor immer noch ein Budget von 4.000 bis 5.000 Euro, solange wir eine ungeklärte IT-Gemengelage in NRW haben, für NRW selber nochmal einlasten wollen. Das Problem IT ist ein Problem insgesamt in der Partei. Der Bund, respektive Boris, baut einiges um. Dort wird auch einiges umkonfiguriert, strategisch anders aufgestellt. Es sind einige Landesverbände, die sich an die Services im Bund anschließen. Es sind einige Landesverbände, insbesondere, soweit ich weiß, Baden-Württemberg, die eigene Services mittlerweile stilllegen und sich an Bayern oder an den Bund dranhängen, respektive umgekehrt. Wir sollten, das ist aber kein Thema für jetzt und hier, wir sollten tatsächlich auch mal um unsere eigene IT-Versorgung Gedanken machen, insbesondere vor dem Hintergrund der entstehenden Kosten dort. Okay, danke dafür. Wann ist deine Frage beantwortet? Meine Frage ist beantwortet und ich wusste, warum ich sie stelle, und danke für die Info. Okay, dann kommen wir nochmal zu Punkt 4. Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Enthaltungen? Punkt 4 ist angenommen. Punkt 5. Grundversorgung, Bereich Versicherung. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, für die Grundversorgung, Bereich Versicherung 8.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Redebedarf? Gegenstimmen? Enthaltungen? Punkt 5 ist einstimmig angenommen. Da kommt dann noch irgendein dicker Hund. Punkt Nummer 6. Grundversorgung, Bereich Wirtschaftsprüfer. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, für die Grundversorgung, Bereich Wirtschaftsprüfer ein Budget von 35.938 Euro zur Verfügung zu stellen. Redebedarf? Gegenstimmen? Enthaltungen? Punkt 6 ist angenommen. Jetzt. Punkt 7. Wahlkampfbudget für den Europawahlkampf 2019. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, ein Wahlkampfbudget für den Europawahlkampf 2019 in Höhe von 80.000 Euro entsprechend dem Budgetvorschlag 3c zur Verfügung zu stellen. Redebedarf? Oh, Enthaltungen? Redebedarf. Ich habe noch nicht getroffen. Bernd, oder? Ja, also es gab, oder anders, fangen wir mal anders an, dieses Budget oder die Budgethöhe hat durchaus eine etwas längere Historie. Da gab es einige andere Zahlen, einige andere Forderungen und einige andere Vorstellungen, die dann immer mal wieder kolportiert oder aber gefordert wurden. Irgendwann gab es mal einen unspezifischen Antrag an den Bundesvorstand in Höhe von 100.000 Euro, einfach mal für ein Wahlkampfbudget ohne weitere Aufschlüsselung der einzelnen Positionen. Michael Ebner, der für uns den Wahlkampf betreut und betreuen wird, auch weiter betreuen wird, hat das Ganze überarbeitet mit Petra zusammen, hat dann in der Schatzmeister-Club-Sitzung von vor 2 oder 3 Wochen dort einige Vorschläge unterbreitet. Die wurden dann dahingehend modifiziert, dass zum einen A, sämtliche Plakat- und Werbematerialkosten vor Ort, also sprich das, was einzelne Kreisverbände oder VKVs, Stadtverbände, was auch immer, vor Ort an Wahlkampf machen, Plakate, Werbematerialien, Kugelschreiber, Infostände etc. und so weiter, Flyer, geht alles zu den Lasten des jeweiligen KVs, also in etwa so, wie wir seinerzeit Landtagswahlkampf und auch Bundestagswahlkampf in NRW gemacht haben, nämlich eben nicht zentral irgendwelche Sachen bestellen, die dann möglicherweise A, verteilt werden müssen, B, an irgendeinem Bedarf vorbei geplant oder gekauft werden, sondern da muss jeder KV selber wissen, welche personellen Ressourcen er hat und bereitstellen kann und dementsprechend, wie viele Plakate meinetwegen auch gehandelt werden können, wie viele Flyer gehandelt werden können bei Infoveranstaltungen und so weiter. Irgendwann sind wir dann auf die Summe von 80.000 Euro gekommen, nach etwa einer etwas längeren Diskussion. Zu diesem Wahlkampfbudget muss man wissen, dass das ähnlich wie die Grundversorgung von der Verteilung der Parteien, also der Verteilungssumme des Parteien, der Parteienfinanzierung abgezogen wird. Das heißt, dass ganz einfache Arithmetik, je höher das Wahlkampfbudget, desto niedriger wird die Ausschüttung an die einzelnen Bundesländer, an die einzelnen Landesverbände. Bisher war es ja so, dass nach einem Schlüssel von Stimmen, Mitglieder, bla bla und so weiter, der Teil der Parteienfinanzierung an Landesverbände zur Finanzierung ihrer eigenen politischen Arbeit vor Ort ausgeschüttet wird. Vorher wird die Grundversorgung für den Bund abgezogen und in diesem Fall, in diesem Jahr auch die Kosten für den Europawahlkampf. Sprich, ganz deutlich gesagt, den Europawahlkampf bezahlen die Landesverbände und dann eben entsprechend für die einzelnen Wahlkampfaktionen vor Ort, die entsprechenden Kreis- und sonstigen Verbände. Mit anderen Worten, der Bund nimmt sich aus dem Europawahlkampf und den Kosten für den Europawahlkampf bis auf natürlich sämtliche organisatorischen Arbeiten und so weiter und so fort, Koordination und so weiter, einzeln unterstützende Auftritte, budgettechnisch völlig raus. So, und das waren eine Menge Worte und jetzt mache ich erstmal eine Pause. Das jetzt eine Abstimmungsempfehlung? Von mir jetzt? Ja klar, du bist unser Chef. Kann er doch nicht machen. Ich habe eine Wortmeldung. Okay, dann kannst du eine geben. Also ich glaube, wir hatten uns darauf geeinigt, dass der Bundesschatzi jetzt hier auf dem Landesverbandsebene nicht wirklich abstimmen sollte diesbezüglich. Aber die Erklärung reicht mir. Ich stimme eigentlich, warum nimmt sich der Bund raus? Das ist noch meine Hauptfrage. Ich weiß, ihr habt wahrscheinlich darüber diskutiert, aber die Parteienfinanzierung ist für alle Gliederungen, dazu gehört auch der Bund. Und das verstehe ich nicht. Und da ist meine Frage, wie sich das verhält. Ja, da spreche ich hier mal in meiner Eigenschaft als Bundesschatzmeister. Das hat den Grund, der unter anderem auch damit begründet ist, das, was wir vorher abgestimmt oder quasi durchgelaufen haben, hat den Grund einfach darin, dass der Bund eben nicht auskömmlich finanziert ist. Das hat den Grund, dass bis dato von der Parteienfinanzierung bis auf 15% alles ausgeschüttet wurde und über die Jahre, ähnlich wie wir das als Effekt im Land hier sehen, über die Jahre einzelne Landesverbände quasi sich dick und rund gespart haben, gar nicht wussten, wohin mit der Kohle, während der Bund warum auch immer, also das hat natürlich auch, sag mal, historische Gründe, warum die Satzung so ist, wie sie ist, während der Bund, und das, ne, zeigt sich jetzt, alle diese Nachlässigkeiten, vor allen Dingen satzungstechnisch, die über all die Jahre gemacht wurden, zeigt sich jetzt, dass einfach die Finanzierung des Bundes nicht auskömmlich ist. Sprich, der Bund zahlt drauf, der Bund wird auch mit einer Grundversorgung drauf zahlen. Allein die Tatsache, dass ein Bundesverband für eine Grundversorgung bei Landesverbänden betteln muss um Zustimmung für sein eigenes Budget, ist so grotesk und absurd. Da ist eine Satzung völlig verbaut worden und auch völlig falsch verstanden worden. Nach meiner Auffassung verstößt diese Satzung klar an mehreren Stellen gegen das Parteiengesetz, schon seit Jahren, und hat einfach den Grund und bünd oder kombiniert einfach darin, dass der Bund keinen Kohle hat für einen Europawahlkampf. So einfach ist die ganze Sache. So, stattdessen würden in diesem Jahr wieder mal, ich glaube, 300 irgendwas tausend ausgeschüttet werden an Landesverbände, die dann sagen, ja, ist doch schön, wenn der Bund den Europawahlkampf bezahlt, wir sind froh über die Kohle, wir machen nichts und sollen die doch zusehen, wie sie es machen. Nee. Wahlkampf ist auch Landeswahlkampf, ist auch Sache der gesamten Partei und da sitzen alle mit drin. Und deswegen muss ein Wahlkampf oder ein Wahlkampfbudget von allen, da müssen alle ihr Schärflein beitun. Es gibt ja nach wie vor noch eine Ausschüttung, die zwar nicht mehr so hoch sein wird, die möglicherweise in diesem Jahr, ich sag mal, für die einzelnen LVs nur noch plus minus null rauskommt, aber es gibt immerhin was. So, und das ist der ganze Grund. Wenn man eine auskömmliche Finanzierung macht, so wie das eigentlich, sagen wir, wie das eigentlich logisch und erwartbar wäre, dann würden alle diese Probleme nicht existieren. Aber sie existieren, weil wir unsere satzungsmäßigen Versäumlichkeiten, Versäumungen nicht in den Griff gekriegt haben über all die Jahre und deswegen stehen wir dann da. Ganz einfach. Wenn du mich um meine Landesschatzmeister-Meinung fragst, die würde allerdings anders aussehen. Ja, da komme ich gerne drauf zurück. Danke für die Erklärung, Herr Bundesschatzmeister. Herr Landesschatzmeister, hatten wir nicht schon mal irgendwann mal die Idee, vor 2 Jahren oder so, VKV-Haus, also wir haben ja Rückstellung für VKV-Haus. Ne? Das ist ja jedem bekannt und einige hören ja auch hier zu. Aber die sind dann ja tätig und nicht untätig. Diese Rückstellung untätiger VKVs endlich mal mit irgendeiner Möglichkeit, ja, diese Rückstellung zurückzuziehen und die kriegen nichts mehr. Ja, stopp. Ja, Bali, hatten wir, aber das gehört, glaube ich, jetzt erstmal nicht hierhin. Also das hatten wir bei unserer ersten Klausur von mit Marshing noch gehabt. Das gehört, glaube ich, jetzt wirklich nicht hierhin. Sonst noch irgendwas zu diesem Punkt? Dann würde ich ihn abstimmen. Entschuldigung, ich hätte da noch eine Wortmeldung. Das gibt's doch gar nicht heute, ja, bitte. Also, das ist, weil ihr da gerade sagte, ist sogar in der Landessatzung verankert. Ich meine, in der Finanzsatzung oder aber in jedem Fall in der Landessatzung irgendwann an irgendeiner Stelle müsste ich jetzt tatsächlich raussuchen. Ja, das ist richtig. Der Passus lautet, wenn in einem Jahr keine Aktivität ist, verfällt das Jahresbudget zugunsten des Landesverbandes. Wir haben, die Überlegung war seinerzeit ja auch beim Landtagswahlkampf, beim Bundestagswahlkampf, halt Budgets, halt eben, sagen wir mal, also ähnlich wie der Bund es jetzt quasi sich so überlegt und gedacht hat, halt haben wir uns das damals auf Landesebene überlegt, zu sagen, naja, im Augenblick liegt halt eine große liquide Mittel, also eine große Liquiditätsreserve bei KVs und VKVs. Wir haben eine Mittelverteilung von 2:1, nämlich ein Teil VKV, ein Teil KV, ein Teil Landesverband. Das heißt also, das VKV, also das Untergliederung mithin finanziell sich wesentlich besser stellen, als der LV das tut von der Mittelverteilung. Deswegen war damals die Überlegung, dass ein Wahlkampf vorrangig von den Untergliederungen geführt, finanziert wird, quasi vor Ort auch organisiert wird und so weiter. So. Und du hast das Gleiche jetzt eben auf Bundesebene wie wir auf Landesebene. Das ist ja deswegen nicht, hat sich ja deswegen nicht erledigt, auch auf Landesebene. Und ja, ich möchte für das, was das Budget angeht, auf unsere Klausur im vergangenen Jahr verweisen. Das war schon mit dem jetzt amtierenden Landesvorstand. Da haben wir auch über das Problem und das Thema Finanzierung über Wahlkampf gesprochen. Okay. Versuch's jetzt nochmal mit der Abstimmung. Ich sehe nichts im Chat, keine Wortmeldung. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Ja, ich enthalte mich natürlich an dieser Stelle, ist ganz klar. Ich enthalte mich auch. Ich mich auch. 3 Enthaltungen. 3-mal ja, dann ist der nicht angenommen. Punkt 7 ist nicht angenommen. Moment, bei Enthaltung? Das weiß ich jetzt nicht, deswegen frage ich. Wirklich ist der angenommen. Okay, danke, jetzt habe ich gelernt. Punkt 7 ist angenommen. Das stimmt, ja, macht nur so. Ja, Entschuldigung, keine Pflicht für eine absolute Mehrheit. Okay, dann kommen wir zu Punkt 8. Budget für Plakatreserve. Der Schatzmeisterclub möge beschließen, ein Budget von 10.000 Euro für die Übernahme des wirtschaftlichen Risikos für eine Plakatreserve im P-Shop zur Verfügung zu stellen. Redebedarf? Ja, da hätte mich tatsächlich Entschuldigung, Wortmeldung, ja. Bitte? Das ist der einzige Punkt, wo ich gerne tatsächlich, weit es geht, Bernd, eine Info hätte, inwieweit ihr über sowas vorher gesprochen habt, weil wie gesagt, das ist da erst entstanden und ob es da vorher eine Diskussion gab, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall keiner der vorbereiteten Umlaufbeschlüsse gegeben. Nee, der Punkt war mir ehrlich gesagt auch neu. Ich erinnere mich, dass wir was Ähnliches für den Bundestagswahlkampf in NRW, glaube ich, damals gemacht haben oder Landtagswahlkampf, ich weiß es nicht mehr. Ich halte das für legitim, die Forderung vom Piratenshop. Ich halte das auch für nicht nur legitim, sondern für absolut notwendig, den Piratenshop halt eben entsprechend auch zu unterstützen und halt auch die einzelnen Mitgliedsverbände und Untergliederungen anzuhalten, beim Piratenshop dort zu kaufen, nicht irgendwelche anderen Leute mit der Kohle zu beglücken, sondern uns selber. Und von daher habe ich auch kein Problem mit so einer Plakatreserve. Klare Sache. Der P-Shop muss in Vorleistung treten. Das ist nun mal so. Und viele Kreisverbände kommen nicht aus dem Quark und der P-Shop muss vorher arbeiten und bestellen und Kontingente bestellen, wo er wann was wie druckt. Und von daher absolut vollkommen logisch. Und wenn kein einziger Kreisverband etwas bestellt, dann sind die 10.000 Euro halt quasi als Sicherheit. So habe ich das verstanden. Erst Frank und dann ein verirrter Joachim. Ich glaube umgekehrt. Okay, dann erst Joachim, der sich im Protokoll wiederfindet. Also ich habe das auch so verstanden am Dienstag, dass der P-Shop erstmal handeln muss und da die da sie eigentlich jetzt zum Montag bestellen wollen und der EU-Wahlkampf nah dran ist, müssen sie handlungsfähig sein und deswegen wurde das ganz kurzfristig so beschlossen und besprochen, wegen dieser Vorleistung auch. Und dass andere KVs und andere Gliederungen, die dann irgendwann mal in den Quark kommen und Plakate bestellen, die dann da sind und da ist schon etwas geschehen. Also diese Vorleistung, die ist meiner Meinung nach auch erforderlich. Gibt es denn schon Bedarf, eine Bedarfsmeldung? Ja, das war halt in der Diskussion aufgebracht für den Fall, dass Einzelplakate, also die großen Sachen kommen ja direkt von der Druckerei, die Großbestellungen, hier ging es tatsächlich um Kleinauflagen, die dann der P-Shop irgendwie handeln sollte. Und das war die Aussage von Gordon, dass er dafür praktisch keine Reserven hat. Ansonsten hat er schon Mittel für, also Aufkleber und so, das ist alles kein Thema, das ist alles da. Ging hier schon konkret um die Plakate und Kleinauflagen. Aber ich war jetzt halt auch nicht im Thema, was ihr vorher schon zum Thema P-Shop besprochen habt. Ich bin ja auch auf jeden Fall grundsätzlich dafür, über den die Bestellungen abzuwickeln, sofern das halt gewährleistet ist und gehandelt werden kann. Aber ja, dafür. Und danke für die Erläuterung gerne nochmal. Okay, dann sehe ich keine Wortmeldungen mehr und würde Punkt 8 abstimmen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist Punkt 8 einstimmig angenommen. Okay, damit haben wir die Schatzmeister-Club-Anforderungen erfüllt, sage ich so. Gibt es sonst noch Punkte für Sonstiges? Yoshi mehr? Ja, ich habe euch gerade noch zwei Webseiten reingehauen. Jeder kennt sie, NRW-Infostand und Stammtische. Es sind ja auch beides automatisch generierte Listen. Die können natürlich nur dann funktionieren, wenn die Leute sie auch gerecht füllen. Gerade bei den Stammtischen weiß jeder, nicht alles, was da steht, ist Wirklichkeit. Deswegen sollte da jeder, der in den VKVs oder KVs aktiv ist, mal durchforsten. Alle, die keine Ahnung vom Wiki haben, wie immer, an mich eine Mail, irgendwie Kontakt treten und mir schreiben, was jetzt verkehrt läuft. Ich mache es als Heile. Das, was ich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, noch ergänzen wollte. Ich hatte ja gesagt, es gibt solche Automatisierungswünsche für die VKVs und KVs. Es gibt sowas übrigens auch für die Landesverbände. Zurzeit forciert für die Pressearbeit, aber die Vorlage ist natürlich genauso universell vorgesehen und schon programmiert. Das heißt, auch die Landesverbände und NRW hat übrigens schon mal diese Vorlage in den Seiten eingeblendet, beziehungsweise ich habe es gemacht. Ja, da gibt's die Möglichkeit, auch ihre Daten zentral in einer Vorlage zu speichern und die dann in jeder Seite wieder auszugeben. Das war eine Sache auch von dem PA02, dass er dann halt aktuelle Ansprechpartner besitzt und nicht immer lange suchen muss. Auch das ist in Vorbereitung, auch das wird zurzeit programmiert. Und auch NRW sollte sich da Gedanken machen, das Ding dann aktuell zu halten. Danke, Olli. Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie Redefluss heute Abend. Also erstmal, Yoshi, vielen, vielen Dank für deine tatkräftige Arbeit. Nochmal nur eine kleine Rückfrage. Bist du auch für den HIDA hier links im Mumble verantwortlich, wo wir heute nicht erschienen sind? Also ja und nein, verantwortlich bin ich dadurch, dass ich dafür sorge, dass dieser Kalender überhaupt funktioniert. Warum seid ihr nicht drin? Weil wahrscheinlich eure Terminserie abgelaufen ist. Das heißt, ihr schickt mir mal wieder eine Mail und sagt, schade, ist die mal wieder abgelaufen, wir treffen uns dann und dann und ich mach's wieder heile. Aber die direkte Einblendung läuft natürlich nicht direkt über mich. Es werden nur meine Daten benutzt, ne? Jeder sollte das wissen. Also, wenn ihr nicht drin steht, schreibt mir eine Mail, ich stehe nicht drin, gebt eure Haupt-Wiki-Seite an und ich mach's heile. Und natürlich dann, wenn ihr euch trefft, ne? Alles klar, ich wollte es nur wissen, weil ich war etwas irritiert, ne? Aber vielen Dank für deine gute Arbeit. Auf jeden Fall. Bitte, Basti. Danke. Ja, Yoshi, ich werde dir dann die E-Mail gleich schicken. Gibt es sonst Punkte für Sonstiges? Oh, dem scheint nicht so zu sein. Dann komme ich zum nächsten Punkt an. Ah, doch. Klaus? Ja, guten Abend. Ich sehe, der Peter ist auch dabei. Können wir uns gleich mal im kleinen Kreis dann noch dazu schalten? Im nicht öffentlichen Teil. Ja, wir ziehen euch hoch. Danke. Okay, wir kommen zum Punkt Anmerkung und Sonstiges. Bitte tragt eure Infostände in den Infostandkalender ein, wegen Versicherungen und so. Dasselbe gilt für Veranstaltungen. Ich mache auf den nicht öffentlichen Teil gleich aufmerksam und den nächsten Termin am 14.03.2019 um 20.30 Uhr. Ich bedanke mich bei allen, die mitgewirkt haben, bei meinen Vorstandskollegen, besonders aber bei Isan und Barco. Ich stoppe die Aufnahme und schließe die Sitzung um 22.08 Uhr. Danke für euer Erscheinen. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.